das Grab des Barden. Unter Eichen allein begrabt mich Söhne und Enkel. Einen Hügel mir häuft unter eine da hinten im Hofe. Wählt die höchste heraus, vielleicht, dass ein Gewitter stolz mir widmet den Nachruf, wie es geziemt, mir, dem Erbe und Sohn der altgermanischen Erde. Schwarzdorn hege mein Grab und Brombeere, Rank und Rosen undurchdringlich für heut, für morgen, für künftige Zeit noch, dass nicht entweiht es werde vom Fuße dieser Apostel. Christian Wagner.